Unsere neuen Diener, die Clickworker. Haben Sie schon mal Ihr Essen von einem Fahrradkurier liefern lassen? Keine Lust und Zeit zum Kochen gehabt, aber auch zu bequem gewesen, ins Restaurant um die Ecke zu gehen und stattdessen per App einen Fahrradkurier angeheuert, der dieses Essen im Restaurant abholt, es in eine Thermobox packt, sie auf den Rücken schnallt und dann möglichst hurtig zu Ihnen nach Hause geradelt hat? Der dann verschwitzt und keuchend vor Ihrer Tür stand und das Essen auspackte mit bangem Blick auf die Uhr? Christian Lindner, der FDP-Chef, erzählte einmal in einer Talkrunde, er bestelle oft und gerne sein Abendessen per Fahrradkurier. Auf die Frage des Talkmasters hin, ob ihn nicht sein Gewissen plage, weil er auf diese Weise möglicherweise daran mitwirke, dass die prekären Arbeitsbedingungen der Fahrradkuriere akzeptiert und somit irgendwann zementiert werden könnten, antwortete er, wie aus der Pistole geschossen, »Nein, ich gebe schließlich jedes Mal 2 Euro Trinkgeld.« Kein Wunder, dass Lindner die Sympathien der Zuschauer nach der Sendung, vorsichtig ausgedrückt, nicht gerade auf seiner Seite hatte. Ein Spitzenverdiener wie Lindner, der gönnerhaft eine 2-Euro-Münze zückt, zeigt das Dilemma unseres Arbeitsmarktes. Auf der einen Seite stehen die Arbeitnehmer und Freiberufler, die sich teilweise für sehr wenig Geld abrackern, und auf der anderen Seite die Hochverdiener, darunter auch die Politiker, die die Weichen für die Arbeitsbedingungen dieser Menschen setzen, deren Probleme aber zum Teil überhaupt nicht verstehen. Wir reden hier vom unteren Teil der Gig-Economy. Also nicht mehr von Kopfarbeitern der Mittelschicht wie Stefan Kaupisch, die durch die Digitalisierung in die Solo-Selbstständigkeit gedrängt werden, sondern von all jenen, die auf diese Weise ihre körperliche Arbeitskraft verkaufen. Die sich buchstäblich abstrampeln und ihre Mini-Aufträge vom Smartphone bekommen, von Algorithmen, die von den IT-Experten der Auftraggeber programmiert wurden. Man nennt diesen Trend auch Uberisierung, nach dem amerikanischen Vorbild der Uber-Fahrer. Jenen Billiglöhnern, die man per App rufen kann und die einen dann mit ihrem eigenen Auto nach Hause fahren. Was für den Kunden deutlich billiger ist, als wenn er ein Taxi bezahlen würde. Schließlich sind die Taxifahrer angestellt, bekommen geregelte Gehälter, Nachtzuschüsse und vieles mehr. Die Uber-Fahrer nicht. In Deutschland hat sich das Uber-Geschäft nicht auf dieselbe Weise wie in den USA durchgesetzt. Es scheiterte am entschiedenen Widerstand der Taxifahrer und dem geltenden Personenbeförderungsgesetz, das es Laien hierzulande verbietet, Kundschaft zu fahren. Deshalb versucht sich Uber jetzt in Deutschland an einem neuen, anderen Geschäftsmodell als in den USA. Es geht in den jeweiligen Städten Partnerschaften mit Mietwagenfirmen ein, die wiederum Fahrer mit Personenbeförderungsschein anstellen. Uber macht jetzt also in Großstädten, zum Beispiel in Berlin, Düsseldorf und Köln, den Taxiunternehmen Konkurrenz. Am Uber-Grundprinzip hat sich durch die Regelung für Deutschland allerdings wenig geändert. Der Unterschied zu klassischen Taxiunternehmen ist nur der. Der Fahrpreis ist nicht festgelegt, sondern hängt von Angebot und Nachfrage ab, anstatt von einer Tarifbindung wie bei klassischen Taxiunternehmen. Die Kunden buchen per App und 20% von jeder Fahrt gehen an das US-Unternehmen. Ob dabei am Ende noch ein annehmbarer Stundenlohn für die Fahrer übrig bleiben kann, ist eine spannende Frage. Studien aus anderen Ländern legen nahe, dass der Mindestlohn im Uber-Modell kaum erreicht wird. Der Marktstart von Uber in Deutschland bedeutet also nichts anderes als eine Verdrängung von Firmen, die Sozial- und Arbeitsstandards garantieren und sozialversicherungspflichtige Jobs bieten.